much for all you've done in our lives. Danke so sehr für alles, was du in unserem Leben getan hast. Bless these words, we pray. Segne diese Worte, das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, for those who were here last week, für die, die letzte Woche hier waren, we start a series, as you know, on the Da Vinci Code. Wir haben mit dieser Serie begonnen, wie ihr wisst, Da Vinci Code. And we're going to cross that with Mother's Day today. Und wir werden das heute mit dem Muttertag verbinden. And today we're going to talk about the value of women. Und heute werden wir über den Wert der Frau sprechen. Last week we had mentioned part one of the Da Vinci series. Letzte Woche haben wir erwähnt, dass Teil 1 von Da Vinci Serie was the reliability of the New Testament, of the Gospels and the New Testament. War über die Zuverlässigkeit der Evangelien und des Neuen Testaments. And the Da Vinci Code is a book, it's a novel that was written in 2003. Und der Da Vinci Code, das ist eine Novelle, die 2003 geschrieben wurde. Normally a novel holds to as much historical accuracy as possible. Normalerweise hält sich so ein Roman ganz akkurat an die Geschichte. This one is 80% historically inaccurate. Aber der ist 80% historisch falsch. And this is the problem. Und das ist das Problem. Because the book speaks about the origin of Christianity. Denn das Buch spricht von dem Ursprung der Christenheit. And it is absolutely inaccurate. Und es ist absolut unwahr. The problem is that many people who don't know the origin are believing it. Aber das Problem ist, dass viele von denen, die das Original nicht kennen, es glauben. So preachers around the world are addressing the issues. So ist es jetzt, dass Prediger auf der ganzen Welt diese Sache ansprechen. The movie comes out, I believe, this week. Und der Film kommt, glaube ich, diese Woche heraus. It's a thriller. Es ist ein Thriller. Has Tom Hanks as a star. Mit Tom Hanks als Star. And it's kind of sad in a way. Und es ist irgendwie traurig. Because, you know, if a movie came out about Austria, wenn ein Film über Österreich rauskommen würde, and, you know, 40 million books were sold about Vienna, und 40 Millionen Bücher wurden verkauft über Wien, and 80% was absolutely inaccurate, und 80% darin ist absolut falsch, and it made Viennese look much less than they were, and, und es lässt dann die Wiener ganz schlecht dastehen. You know, it kind of would hit you in the heart. Und es würde euch im Herzen treffen. This is the issue why we're dealing with this book. Das ist der Grund, warum wir uns mit diesem Buch beschäftigen. Last week we talked a little bit, we talked a lot about the reliability of the New Testament. Letzte Woche haben wir sehr viel über die Zuverlässigkeit des Neuen Testaments gesprochen. You realize that 20 of the books of the New Testament, of the 27, 20 of the 27, dass 20 von den 27 Büchern, from the very beginning, die waren vom Anfang an, considered scripture. Als heilige Schrift. They had three tests. Anerkannt. Und es waren drei Tests. One was it written by an apostle? Der erste Test war es von einem Apostel geschrieben? Or by someone close to an apostle? Oder von jemandem, der einem Apostel nahe stand? Number two. Zweitens. Was it according to the known teachings of Christ? War es gemäß der bekannten Lehren von Christus? Number three. Nummer drei. Was the book widely used by the churches? Wurde das Buch weitgehend gebraucht von den Gemeinden? So 20 of them, also 20 were accepted immediately. Die wurden sofort anerkannt. The other ones were having trouble, like the book of Hebrews. Und bei den anderen gab es am Anfang ein paar Schwierigkeiten, wie das Buch Hebräer. Because nobody put their name on it. Niemand hat unterschrieben. Somebody thought it was Paul. Manche dachten, es hat Paulus geschrieben. Some thought maybe it's Barnabas. Manche dachten, es ist Barnabas. The book of Revelations was kind of like, wow. Und die Offenbarung, die war irgendwie wow. You know, so some books, it took longer for them to be accepted into the canon of the scripture. Und für einige Bücher hat es länger gedauert, dass sie in den Kanon der Schrift angenommen wurden. There were books that came out later. Und es gab Bücher, die dann später rausgekommen wurden. Second and third century. Im zweiten und dritten Jahrhundert. And these were non-Christian writings. Und das waren nicht christliche Bücher, Schriften. They were written by Gnostics. Und die wurden von Gnostikern geschrieben. And we explained that last week. Get the tape and you'll catch up with us. Ich habe das letzte Woche erklärt. Ihr könnt euch die Kassette anhören. Gnosticism believed that Jesus was a phantom. Gnostizismus glaubte, dass Jesus ein Phantom war. That he was not a human. dass er nicht Mensch war. That when he died on the cross, he felt no pain. Als er am Kreuz starb, spürte er keinen Schmerz. And this had come in from the East. Und das kam vom Osten. The only thing they adapted from Christianity, das Einzige, was sie vom Christentum annahmen, was that Christ was Redeemer. Dass Christus Erlöser war. But not Redeemer from sin. Aber nicht Erlöser von der Sünde. Redeemer from matter. Sondern Erlöser von der Materie. So now we come to our theme today. Wir kommen jetzt zu unserem Thema heute. Was Jesus married? War Jesus verheiratet? Part of our theme. Now, the book bases the fact that Jesus was married on the Gnostic Gospels. Dieses Buch basiert die Theorie, dass Jesus verheiratet war gemäß den gnostischen Evangelien. Remember, the Gnostic Gospels are not Christian Gospels. Und erinnert euch, die gnostischen Evangelien sind keine christlichen Evangelien. Number one, erstens, people are going to ask you this because the movie is going to have an incredible impact. Menschen werden euch das fragen, denn dieser Film wird einen unglaublichen Einfluss haben. We need to know these answers. Und wir müssen diese Antworten wissen. People are going to say to you, Jesus was not God. Menschen werden zu euch sagen, Jesus war nicht because Gott. Because he was married. Denn er war verheiratet. And you say, how do you know that? They will say. Sie werden sagen. Jesus was not God. Jesus war nicht Gott. He was just a man like you and me. Er war einfach nur ein Mensch, so wie du und ich. And you will ask, how do you know that? Und du wirst fragen, woher weißt du das? Everybody knows that. Ja, jeder weiß das. The Gnostic Gospels teach us that. Die gnostischen Evangelien lehren uns das. And then you ask, which ones? Und dann fragst du, welche? Can you name one? Kannst du eines nennen? Can you name one of the Gnostic Gospels? Kannst du eines der gnostischen Evangelien There's nennen? The Gospel of Thomas. War es das Evangelium nach Thomas? It's interesting, they're written by Thomas, but it's 200 years after Thomas dies, you know? Es ist interessant, das Buch wurde angeblich von Thomas geschrieben, aber 200 Jahre nachdem er gestorben of Peter, war. You know, written, oder das Evangelium von Petrus. These are all, you know, a couple hundred years later. Das war alles ein paar hundert Jahre später. Or 100 years later. Oder 100 Jahre später. Now, I want you to remember this, ich möchte, dass ihr Folgendes merkt. Was Jesus married to Mary Magdalene? War Jesus mit Maria Magdalena verheiratet? No. Nein. How do we know that? Wie? Woher wissen wir das? There's no mention of it anywhere. Das wird nirgendwo erwähnt. It's not mentioned in the Gospels. Es ist nicht in den Evangelien erwähnt. Gospels, in unseren vier Evangelien. Which are the only four Gospels that go back to the time just after Christ. Welche die einzigen Evangelien sind, die bis zur Zeit Christi zurückgehen. The only ones. The only Gospels that had eyewitnesses who were still alive as they were written. Die einzigen Evangelien, die Augenzeugen haben, die noch lebten, als es geschrieben wurde. Okay, Mary Magdalene. We're back to Mary Magdalene. Okay. Zurück zu Maria Magdalena. Okay, yeah, there is nothing mentioned in the Gospels. Es gibt nichts, was hier darüber in den Evangelien erwähnt There's wird. There's nothing mentioned in the rest of the New Testament. Und es wird nichts erwähnt im Rest des Neuen Testaments. Now listen to this verse in the New Testament. I'll just read a verse to you. Hört euch folgenden Vers im Neuen Testament This comes an. From 1 Corinthians chapter 9 verse Kommt 5. Aus dem 1. Korinther 9 Vers 5. And this is the Apostle Paul. Und das schreibt der Apostel Paulus. He says, Don't we have the right to take a believing wife, as do the other apostles? Haben wir etwa kein Recht, eine Schwester als Frau mitzunehmen, wie die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn? And the Lord's brothers and Cephas? Und Kephas? Now why didn't they mention and Jesus? Und warum haben sie hier nicht erwähnt und Jesus? Don't we have a right to take a wife as Jesus did? Haben wir nicht das Recht, eine Frau zu nehmen, so wie Jesus es getan hat? But the book is going to say, yeah, but you see, it's a cover-up. Ja, aber das Buch behauptet, es ist eine Verdeckung. Nobody wanted anyone to know that Jesus was married. Niemand wollte, dass irgendwer weiß, dass Jesus geheiratet hat. Before we come to that, let me continue. It's not mentioned in the Gospels. Bevor wir dazu kommen, es ist nicht erwähnt in den Evangelien. It's not mentioned in the New Testament. Es ist nicht im Neuen Testament And erwähnt. It's not mentioned even in the Gnostic Gospels. Und es ist auch nicht einmal in den gnostischen Evangelien erwähnt. It's not mentioned anywhere. Es ist nirgendwo erwähnt. There's not a trace in history of a mention that Jesus was married. Es gibt gar nichts in der Geschichte, was darauf hinweisen könnte, dass Jesus verheiratet war. Now, this is where they pull something out of the Gospel of Philip, a Gnostic Gospel. Und da, sie nehmen aber etwas heraus aus dem gnostischen Evangelium von Philippus. And this is where they build it, right here. Und hier bauen sie es auf. In this gospel, which is not a true gospel, in diesem Evangelium, was kein wahres Evangelium ist, Peter says, sagt Petrus, Lord, why do you love Mary Magdalene more than you love us? Und Petrus sagt hier, warum liebst du Maria Magdalena mehr als uns? And they say, you see, und das sagen married. Sie, seht ihr, er war verheiratet. But the thing is, if he was married to her, aber die Sache ist die, wenn er mit ihr verheiratet they would wäre, not have asked that question. Dann würde Petrus diese Frage nicht fragen. Because he would have said, because she's my wife. Dann würde er antworten, weil sie meine Frau ist. Are you stupid or what? She's my wife. Seid ihr dumm oder was? Pastor Rob, could you imagine Pastor Mike asked me, Pastor, why do you love Mary more than us? Stellt euch vor, der Pastor Mike würde fragen, Pastor Rob, warum liebst du die Mary mehr als uns? I don't know. Ich weiß nicht. Maybe she's my wife? Vielleicht, weil sie meine Frau ist. So remember, there's Mary Magdalene is only mentioned in 7 of these Gnostic Gospels. Maria Magdalena ist nur in 7 von diesen gnostischen Evangelien erwähnt. And each time she's mentioned as a disciple. Und immer wird sie als Jüngerin erwähnt. And here in the Gospel of Philip. Und hier im Evangelium von Philipp comes that question. Kommt diese Frage. So there's not a trace in history of Jesus being married. Also es gibt keinen einzigen Hinweis in der Geschichte, dass Jesus verheiratet war. But the irony, number 2, is the irony. Aber die Ironie ist, even if Jesus was married, selbst wenn Jesus verheiratet gewesen was not, wäre, but if he was, er war es nicht, aber selbst wenn es wäre, he could still have been the savior of the world. Dann könnte er immer noch der Erretter, Erlöser der Menschheit what sein. What are we saying that marriage is evil? Was sagen wir hier, dass Heirat böse ist? That if Jesus had married, he would have been a sinner? Wenn Jesus verheiratet gewesen wäre, dann wäre er ein Sünder gewesen. There is nothing that would have hindered him and said, you know, the Messiah cannot get married. Das wäre nichts gewesen, was ihn daran gehindert hätte. There's nothing that says the Messiah es gibt nichts, was aussagt, dass der Messias nicht verheiratet sein didn't. Kann. Er war einfach nicht. I mean, it would have been complicated if he had kids. Und es wäre vielleicht kompliziert geworden, wenn er Kinder hätte. Then they would have been sinless kids. Und dann wären das sündlose Kinder. We would have been back in the garden again, you know? Und die wären wieder zurück in den Garten gegangen. So, anyway, it would have been complicated. Es wäre kompliziert geworden. Jesus chose not to get married. Und Jesus hat entschieden, nicht zu heiraten. If he had gotten married, he still would have been the Son of God. Und wenn er geheiratet hätte, dann wäre er immer noch der Sohn so Gottes. So this point that he was not the Son of God because we can prove he was married. Dieser Punkt, er war nicht der Sohn Gottes, weil wir können beweisen, dass er verheiratet well, war. First you can't prove it, there's not a trace. Erstens, ihr könnt es nicht beweisen, weil es gibt keinen einzigen Hinweis. And second, if you could prove it, it doesn't mean anything. Und zweitens, wenn ihr es beweisen könntet, dann würde es auch nichts beweisen. Okay. I just mentioned one more thing from this book and then we're going to move noch on. Noch ein weiteres erwähnen von diesem Buch. They call Jesus a feminist. Die nennen Jesus einen Feministen. Which means this. Das bedeutet Folgendes. That women should not be sex objects. Dass Frauen keine Sexualobjekte sein of course, sollen. Jesus did not believe that and neither do we. Obwohl Jesus das sicher nicht meint. Yeah. Und wir auch nicht. But number 2, a feminist believes that women should be set free from the role of mother and wife. Und zweitens, ein Feminist denkt, dass eine Frau freigesetzt werden soll von der Aufgabe als Mutter und Ehefrau. But the irony of the book is this. Aber die Ironie des Buches that ist they folgendes. Are magnifying Mary Magdalene, dass sie Maria Magdalena erheben, because she was a mother and a wife. Weil sie eine Mutter und eine Frau war. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? They're making a claim to mother and wife. Sie behaupten, dass Mütter und Frauen, while they are accusing the church, während sie die Gemeinde angreifen, of restricting women to these roles, dass sie Frauen auf diese Rollen beschränken. It's just another irony. Das ist nur eine weitere Ironie. Okay, I would like to move on to the person of Mary Magdalene. Ich möchte weitergehen zur Person von Maria Magdalena. And maybe bring out a little bit of why she was such a special person. Und ich möchte herausstreichen, warum sie so eine besondere Person war. Now, to say that she was married to the Lord and that's why she was special. Zu sagen, sie war verheiratet mit dem Herrn und deshalb war sie besonders. Is really to minimize who Mary Magdalene was. Das minimiert, wer Maria Magdalena wirklich war. That's not to minimize being a wife. Das minimiert nicht, eine Ehefrau but zu sein. But these roles were already known and in the culture. Aber diese Rollen, die waren bekannt und in der Kultur. So there was something very special about Mary Magdalene. Aber es war etwas sehr Besonderes über Maria Magdalena. And I want you to turn with me to John chapter 20. Ich möchte Johannes 20 aufschlagen. And I want to just read the account of Mary Magdalene at the tomb. Und ich möchte den bekanntesten Hinweis von Maria Magdalena lesen am Grab. This is John chapter 20. Johannes Kapitel 20. Early on the first day of the week, while it was still dark, Mary Magdalene went to the tomb. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh and saw that the stone had been removed from the entrance. Als es noch finster war zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. So she came running to Simon Peter and the other disciple. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger. The one that Jesus loved and said. Den Jesus lieb hatte und spricht. They have taken the Lord out of the tomb and we don't know where they've put him. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. If you read all the accounts in the different gospels, wenn ihr all die Hinweise in den verschiedenen Evangelien lest, the story seems to go like this, dann scheint die Geschichte folgendermaßen that the zu women gehen. Were going early in the morning, die Frauen sind früh am Morgen gegangen, just as the sun rose, so wie die Sonne aufgegangen but Mary ist. Had gone a bit earlier while it was still dark. Aber Maria ist noch früher gegangen, wo es noch finster war. I guess they had planned to meet there. Und ich glaube, sie haben vorgehabt, dass sie sich dort treffen. With the spices for the body. Mit den ganzen Gewürzen für but den Leichnam. But they still had this question, who's gonna move the stone? Es war da diese Frage, wer wird den Stein bewegen? Because it was a huge stone. Denn es war ein riesiger Stein. So Mary comes early. Also kommt Maria Magdalena and finds früh the stone gone. Und sieht, dass der Stein weg war. And she immediately, without going in, she goes to Peter. Und sie ist sofort, ohne reinzuschauen vorher, or zu Petrus gelaufen. She may have gone in and seen the body was gone. Vielleicht ist sie ja reingegangen und hat gesehen, dass der Leib weg we don't war. Know. Wir wissen es nicht. All we know is she went back to Peter and she said, we don't know, the stone is rolled away and we don't know where the body is. Wir wissen nur, dass sie zu Petrus gelaufen ist und gesagt hat, der Stein ist weggerollt und wir wissen nicht, wo der Leib ist. She may have looked in. Sie hat vielleicht reingesehen. We know that the women came after her, the ones she was going to meet with. Und wir wissen, dass die Frauen, mit denen sie sich getroffen hat, nachgekommen sind. They saw the stone rolled away. Und sie haben gesehen, dass der Stein weggerollt they went war. In, sie sind reingegangen. And they saw a couple of angels in there. Und sie sahen Engel dort drin. The angel said, he's risen. Und der Engel hat gesagt, er ist auferstanden. And in terror, they just ran away. Und im Schrecken sind sie weggelaufen. Eventually they also gave an account to the apostles. Und auch sie haben den Aposteln Bericht erstattet. But here in verses 3 you have Peter and John running. Und hier im Vers 3 haben wir Petrus und Johannes. And John runs ahead. Wie sie laufen und Johannes läuft vor. He looks into the tomb. Und er schaut rein in das Grab. But he waits for Peter. Aber er wartet auf Petrus. Peter comes and goes right into the tomb. Und Petrus kommt und er geht rein in den in das and they Grab. Look around. Und sie schauen sich um. John believes. Und Johannes glaubt. Peter is still in doubt. Und Petrus ist noch im Zweifel. Verse 10. Vers 10. Then the disciples went back to their homes. Da gingen nun die Jünger wieder nach Hause. But Mary stood outside the tomb. Maria aber stand draußen bei der Gruft. Crying. Und weinte. Now where were all the other people? Wo sind all die anderen Leute? Where was blind Bartimaeus? Wo war der blinde Bartholomäus? Where were the 10 lepers? Wo sind die 10 Aussätzigen? Where was Lazarus? Wo war Lazarus? Where were all the other people? Wo waren all die Leute? Where were some of the people who ate from the 5,000? Wo sind irgendwer von den 5,000, die gespeist wurden? Where are the disciples? Wo sind die Jünger? She's the only one. Sie ist die einzige. Who's here? Die hier ist. What is so special about Mary Magdalene? Was ist so besonders über Maria but Magdalena? Mary stood outside the tomb crying. Maria stand außerhalb der Gruft und weinte. As she wept, als sie weinte, she bent over to look into the tomb. Bückte sie sich vornüber in die Gruft. And saw two angels in white. Und siehe zwei Engel in weißen Kleidern. Seated where Jesus' body had been. Da sitzen einen bei dem Haupt und einen bei den Füßen, wo der Leib Jesu, head and the other at the foot. Wo der Leib Jesu gelegen hatte. They asked her, und jene sagten zu ihr, woman, Frau, why are you crying? Was weinst du? They have taken away my Lord, she sie said, haben meinen Herrn weggenommen, sagte sie. And I don't know where they've put him. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Now, why is she the only one there? Warum ist sie die Einzige dort? Why is she so concerned about the body? Warum ist sie so besorgt um den Leib? The disciples don't seem to be so concerned. Bei den Jüngern scheint es nicht so, dass sie so besorgt wären. I mean, they were weeping too. Sie haben auch geweint. But they all went home. Aber sie sind alle nach Hause gegangen. She's the only one here. Sie ist die einzige hier. And why are the angels kind of playing this game with her? Und warum spielen diese Engel irgendwie so dieses Spiel mit ihr? Is it because the Lord is about to privilege her with something that no one else will be privileged with? Ist es vielleicht deshalb, weil der Herr ihr ein Privileg geben wird, was er niemand anderem gibt? She's going to be the first one. Sie wird die erste sein in history, in der Geschichte, to see the risen Lord. Den auferstandenen Herrn zu sehen. And he's saving it for her. Und er hebt es für sie auf. And why? Und warum? First one, there were other women there. Erstens, es waren andere Frauen dort. And the Lord was around the area. Und der Herr war in diesem Gebiet. And the women came in and they saw the angels. Und die Frauen sind reingekommen, haben die Engel gesehen. And the Lord doesn't reveal himself. Und der Herr offenbart sich nicht. And probably as soon as they ran away in terror, like, oh. Und sobald sie sich in Schrecken entfernt haben, the Lord appears and talks to the angels. Erscheint der Herr und spricht mit den Engeln. Said, boy, they were freaked out, huh? Und sagt, wow. Die haben sich ganz schön erschreckt. Imagine the angels like with the Lord, you know, they're there. Stellt euch vor, die Engel mit dem Herrn. What a privilege to be one of those angels, you know. Was für ein Vorrecht, einer dieser Engel zu sein. To do this whole theater with him. Um dieses Theater hier mit ihm zu machen. And you know, they're talking. Und sie sprechen. Like, yeah, that was so cool, Lord. Das war so cool, Herr. Yeah, but wait, Mary's going to be coming. Aber Mary kommt jetzt. And we're going to do a little goof on her. Und wir machen ein bisschen Spaß. So look, she's on her way right now. Und sie kommt jetzt so her. I'm going to go around the back. Und ich werde auf die Rückseite gehen. When she comes in, und wenn sie reinkommt, this is what I want you to say. Dann möchte ich, dass ihr Folgendes sagt. I just want you to say, woman, sagt, Frau, why are you weeping? Warum weinst du? Don't say anything else. Sag nicht mehr. Just kind of look at her, you know? Und schaut sie einfach nur okay. An. Oh, here she comes. Okay, okay, jetzt I'll go kommt around sie. The back. Ich gehe zurück. You know, remember what to say. Okay. Warte. And all of a sudden she's out there crying. Und da ist sie draußen, sie and weint. Then, and then she, you know, the angels are sitting here. Here she comes, okay. Die and Engel sitzen hier und sagen, she peeks hier kommt in, she's hier crying sie. Her eyes out. Und sie weint. And then they say, woman, why are you crying? Right. Frau, crying? Warum weinst du? They have taken away my Lord, and I don't know where they've put him. Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, now, wo sie ihn hingelegt haben. I can't imagine that the Lord doesn't begin to weep here. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Herr hier nicht zu weinen He's beginnt. Around on the side, getting er ist ready. Auf der anderen Seite bereitet sich vor. Hears everything this woman is saying. Und hört alles, was diese Frau and sagt. Her love for him. Und ihre Liebe für I ihn. Just can't imagine that he's not weeping outside. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier nicht weinen beginnt. As she turned around, und als sie sich umdrehte, all right, let's go back. We got to pick this up, verse 13. They asked her, "Woman, why are you crying?" Und sie fragen zu ihr, Frau, was weinst du? They have taken away my Lord. Weil sie meinen Herrn weggenommen. She said, "And I don't know where they put him." Und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. And at this, she turned around and saw Jesus standing there. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus But da she stehen. Did not realize it was Jesus. Und sie wusste nicht, dass es Jesus war. Woman, Frau, he said, sagte, why are you crying? Was weinst du? Who is it you're looking for? Wen suchst du? Thinking he was the gardener, she said, sie, in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm. Sir, if you've carried him away, tell me where you've put him. Herr, wenn du ihn weggetragen, so sag mir, wo du ihn hingelegt hast. And I will get him. Und ich werde ihn wegholen. Jesus said to her. Jesus spricht zu ihr. Mary. Maria. She turned toward him. Sie wendet sich um und spricht. Could you imagine this? Könnt ihr euch das vorstellen? And cried out in Aramaic. Und hat ausgerufen in Aramäisch. I mean, talk about blowing someone's mind. Wir sprechen hier davon, dass jemand völlig von den Socken you imagine, ist. The Lord is circling around. Stell dich vor, der Herr geht da umher. And there she is talking to the angels. Und hier spricht sie mit den Engeln. And he stations himself, und er positions himself, platziert sich. And he says, woman, und er sagt, Frau, why are you crying? Warum weinst du? Who is it you're looking for? Wen suchst du? She turns thinking it's the gardener. Und sie dreht sich um im Denken, dass es der Gärtner ist. And then he blows her away. Und dann ist sie ganz aus dem Häuschen. And he waited for this moment. Und erwartet er diesen Moment. Be the first one who would see him resurrected. Sie wird die erste sein, die ihn auferstanden sieht. Mary. I don't even know where she would file this in her mind. Ich weiß gar nicht, wo sie das in ihrem Gedanken unterbringen kann. She's looking for a dead body. Sie sucht nach einem toten Leichnam. And suddenly he's standing there. Steht er da. It's Christ risen from the dead. Es ist Christus, auferstanden von den Toten. What made Mary so special? Was hat Maria so besonders gemacht? I want you to think of this and we'll begin to close. Ich möchte, dass wir Folgendes bedenken. And it's what makes mothers so special. Und das macht Mütter so besonders. What was Mary healed of? Wovon wurde Maria geheilt? Was not blindness. Das war nicht Blindheit. Was not lameness. Das war nicht gelähmt sein. She was demon possessed. Sondern sie war von Dämonen besessen. Sie hatte sieben Dämonen. In Luke chapter 8 verse 2. In Lukas 8 Vers 2. What's the difference between being healed of seven demons and being healed of blindness? Was ist der Unterschied davon, von sieben Dämonen geheilt zu werden oder von Blindheit? There's a big difference. Das ist ein großer Unterschied. And I think this is what made the difference in Mary's life. Und ich denke, das hat den Unterschied in Marias Leben gemacht. A blind man can stagger forward. Ein blinder Mann, der kann sich nach vortasten. Like blind Bartimaeus did. So wie der blinde Bartimaeus and es getan hat. And he can say, Lord. Und, please heal me. Und er kann sagen, Herr, bitte heile mich. Someone who is a cripple can oder be brought. Jemand, der ein Krüppel ist, den kann man hinbringen. But a demon-possessed person can't do this. Aber eine dämonenbesessene Person kann das nicht they machen. Can't come and say, oh, well, demon-possessed, can you heal me? Die können nicht sagen, kommen und sagen, ich bin dämonenbesessen, bitte heile mich. Lord, I believe, help me, I'm demon-possessed. Herr, hilf mir, ich bin von Dämonen besessen. Das geht nicht. They're completely held captive. Die sind völlig gefangen gehalten. They're like this person way down somewhere in a prison. Die sind wie so eine Person ganz unten im Gefängnis. And Mary Magdalene is such an example of Romans chapter 5. Und Maria Magdalena ist so ein Beispiel für Römer Kapitel 5. Verse 8. Vers 8. That God demonstrated his love toward us. Dass Gott seine Liebe uns erwiesen hat, while we were yet sinners. Als wir noch Sünder waren. And if anybody comprehended that, it was Mary Magdalene. Und wenn es irgendwer erfassen kann, das ist Maria Magdalena. More than Peter, more than John, more than the apostles. Maria Magdalena hat es mehr erfassen können als Petrus oder Johannes. I mean, Peter knew he was a sinner. Petrus hat gewusst, dass er ein Sünder war. Cursing all the time as a fisherman. Der hat als Fischer immer herumgeflucht. Where are the fish? I can't stand this. Wo sind die Fische? Ich halte das nicht mehr aus. Banging your fingers, cutting yourself and ah. Und sich immer ankaut an den Fingern. And when the Lord came to Peter, Peter said, Lord, depart from me, I'm a sinful man. Und als der Herr zum Petrus gekommen ist, hat Petrus gesagt, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mann. But at least he could say that. Aber zumindest hat er das sagen können. But a demon-possessed girl. Aber ein dämonenbesessenes Mädchen. Is hopelessly, helplessly lost. Ist völlig hoffnungslos, hilflos verloren. And she probably was just somehow in the crowd at some time. Und sie war manchmal wahrscheinlich einfach nur irgendwo in der Menge. And when she came, people were probably extremely frightened. Und wenn sie kam, dann sind wahrscheinlich die Leute erschrocken. Oh, here, oh my gosh, it's Mary. Mary Magdalene. Oh meine Güte, das ist Maria Magdalena. What is she doing here? Was macht sie da? She's out of her mind. Die ist völlig verrückt. She's dangerous. Die ist gefährlich. And probably the Lord just saw her one day. Und eines Tages hat der Herr sie wahrscheinlich gesehen. And then he healed her. Und dann hat er sie geheilt. Totally unconditional. Völlig bedingungslos. Mary didn't say heal me. Maria hat nicht gesagt, heile mich. She didn't say, Lord, I repent. Sie hat nicht gesagt, Herr, ich tu Buße. She didn't say, forgive my sin. Sie hat nicht gesagt, vergib meine the Sünde. The Lord just did it. Der Herr hat's einfach getan. And she never forgot it. Und sie hat's nie vergessen. And this is, I believe, what made the difference in her life. Und das, glaube ich, hat den Unterschied in ihrem Leben gemacht. Other people forgot it. Andere Menschen haben es vergessen. The nine lepers, they forgot it. Die neun Aussätzigen, die haben es vergessen. But being demon-possessed, aber von Dämonen besessen and zu being sein set free, und dann geheilt zu werden, she never forgot it. Sie hat es nie vergessen. And this is why she's here. Und deshalb ist sie hier. And this is what makes her so special. Und das macht sie so besonders. Because she saw the value of herself. Denn sie hat den Wert von sich selbst gesehen. Through the eyes of Christ. Durch die Augen Christi. That Jesus would demonstrate his love toward her. Dass Jesus seine Liebe ihr gegenüber erweisen wird. While she was yet demon possessed. Als sie noch von Dämonen besessen war. And this is what a lot of our mothers are like. Und so sind viele von unseren Müttern not demon possessed, you nicht, know what I'm nicht von Dämonen besessen. But they love their teenagers. Aber sie lieben ihre Teenager. They love their kids. Sie lieben ihre Kinder. While they seem to be like almost demon possessed. Während sie noch so erscheinen fast, als wären sie von Dämonen like, besessen. Like no one is gonna love a child like a mother. Niemand wird ein Kind so lieben wie eine Mutter. You know, my mother would always cry and always say, "But your brother is still my son." Und wenn meine Mutter geweint hat, hat sie immer noch gesagt, aber dein Bruder ist noch mein Sohn. Say, Mom, I'll finish him off. Don't worry. Und ich habe gesagt, Mama, mach ihn fertig. He's my son. You can't do that. He's my son. Nein, er ist mein Sohn. Du kannst das nicht machen. And in the heart of a mother is this kind of love revealed. Und im Herzen einer Mutter ist diese Art von Liebe offenbart. And yet all of us. Und doch. We're in the same state. Sind alle von uns in dieser like, selben Situation. Ich habe Gott nicht gesucht. God looked for me. Gott hat mich gesucht. When I was 18, God looked for me. Als ich 18 war, hat Gott mich gesucht. And demonstrated this love toward me. Und hat diese Liebe mir gegenüber that while gezeigt. I was yet a sinner, Christ initiated to me. Als ich noch Sünder war, hat Christus initiiert zu mir. Anyway. Mary Magdalene, Maria Magdalena, was privileged. Sie hatte das Vorrecht, being the first one in history, die erste zu sein in der Geschichte, to see the Lord, den Herrn zu sehen, and the Lord reserved it for her. Und der Herr hat es für sie reserviert. And I think because her more than anybody, und ich denke für sie mehr als für irgendjemand, comprehended, sie hat es mehr verstanden, what Jesus Christ. Was Jesus getan hat. Had comprehended this love that demonstrates itself. Sie hat diese Liebe verstanden, die sich selbst offenbart. Towards someone who is absolutely helpless. Jemanden gegenüber, der absolut hilflos ist. And she never forgot it. Und sie hat es nie vergessen. And she was the first one to share the message. Und sie war die erste, diese Botschaft mitzuteilen. She was not the first one to know. Sie war nicht die Erste, es zu wissen. But she was the first one to see him. Aber sie war die Erste, die ihn gesehen hat. And when she came to the apostles, und als sie zu den Aposteln kam, can you imagine, könnt ihr euch vorstellen, the first one to say, die Erste, die sagt, he is risen. Er ist auferstanden. He is risen. Er ist auferstanden. And when you have a secret, und wenn du ein Geheimnis hast, when women become pregnant or you get engaged, jemand wird schwanger oder jemand verlobt sich, you save this for your friend. Dann sagst du es zu deinem Freund. I'm going to tell you something. I haven't told anybody yet. Und dann ist es so, du sagst, ich sag dir etwas, ich habe es noch niemandem gesagt. What? You're was? Pregnant. Was? Yeah, I am. Ja, ich bin schwanger. Not me, but. Jemand ist schwanger. Yeah, and you're the first one to know. Und du bist die erste Person, wow, die es erfährt. Well, Mary Magdalene for all of eternity. Maria Magdalena für alle Ewigkeit. Was the first one. Sie war die erste. Do you know when Jesus was on the earth? Als Jesus auf der Erde war. He raised the value of women. Da hat er den Wert der Frau gehoben. He took them as his disciples. Er hat sie als seine Jünger genommen. They were not one of the apostles, but he had them as his disciples. Sie waren nicht unter den Aposteln, aber sie waren unter den they Jüngern. They were with him. He taught them. Sie waren mit ihm. Er hat mit ihnen gesprochen. He was going against the culture. Er ist gegen die Kultur angegangen. He was a revolutionist. Er war ein Revolutionär. So, with that, let's pray. Damit lasst uns beten. And maybe you're here this morning. Vielleicht bist du hier heute Morgen. And you're not demon possessed. Du bist nicht von Dämonen besessen. But you may be without God. Aber vielleicht bist du ohne Gott. A sinner just like all of us. Ein Sünder so wie alle von uns. Someone who is naturally selfish. Jemand, der aus sich selbst selbstsüchtig ist. Angry. Ärgerlich. Jealous. Eifersüchtig. Just all these kind of things. So wie diese Dinge, that hurt ourselves and hurt people. Die uns selbst verletzen und andere Menschen verletzen. Jesus is still revealing himself today. Jesus offenbart sich heute immer noch. Would you like to know him? Möchtest du ihn kennenlernen? Would you like to hear him call your name? Möchtest du ihn hören, wie er deinen Namen ruft? He knows you. Er kennt dich. He wants to show himself to you. Und er möchte sich dir zeigen. Would you pray? Würdest du beten? God in heaven, Gott im Himmel, forgive me, vergib mir, and cleanse me, und reinige mich. I want to know Jesus. Ich möchte Jesus kennen. Show yourself to me. Zeig dich mir. Speak to my heart. Sprich zu meinem Herzen. Take away the burden from me. Nimm die Last von mir. And cleanse me. Und reinige mich. Give me your peace. Gib mir deinen Frieden. And Lord, if there's somebody here this morning, und Herr, wenn jemand heute Morgen hier ist, who just is far from the Lord, der einfach ferne vom Herrn ist, but you're a believer, aber du bist ein Gläubiger. Father, we pray this morning together. Vater, wir beten heute zusammen. That we would pursue, dass wir festhalten, like Mary Magdalene, so wie Maria Magdalena. That we would shed our tears, dass wir unsere Tränen vergießen. But know that the Lord is near. Aber wir wissen, dass der Herr nahe ist. Lord, speak to us today. Herr, sprich zu uns heute. Show yourself to us. Zeig uns. Zeig dich uns. We thank you. Wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. And amen.